Wir sehen diese Zahlen nicht als Realität an. Es sind die Zahlen, die der Gegenseite gefallen. Und selbst wenn sie unrealistisch und falsch sind, sie möchten, dass sie stimmen. Doch so wird das Problem nicht gelöst. Man benötigt eine realistische Grundlage. Und Amerika war immer das Land, in dem Politik auf der Basis der Wirklichkeit gemacht wurde. Donnerstag, 28. Juni 2001, Johnson Space Center, Houston, Texas, Büro des NASA-Planungschefs. Ich habe die feste Absicht, diese Tradition fortzusetzen. Und zwar auch dann, wenn es einigen in diesem Haus und einigen in diesem Land nicht gefallen wird. Amerika ist seit mehr als 200 Jahren das Land der Pioniere. Und Amerika wird auch im neuen Jahrtausend das Land der Pioniere sein. Sehen Sie das den ganzen Tag? Christina Lorraine Cox, 13. März 1962. Medizinerin, Pilotin. Flog 4 Shuttle-Missionen. Plant, in 14 Monaten aus dem Astronautenkorps der NASA auszutreten. Gilt als sehr erfahren, reagiert in schwierigen Situationen gelassen und professionell. Bei 2 Mir-Aufenthalten Testperson für die russische Tiefenpsychologieforschung. Kongress-TV? Oft. Heute geht es um die Etats. Setzt er sie durch oder nicht? Wasser? Jonathan Carl Miller, 24. September 1944. 10 Jahre bei der CIA, seit 1982 bei der NASA. Zunächst Leiter der Abteilung External Tank Affairs, dann rascher Aufstieg in eine leitende Position des NASA-Planungsstabes. Gilt als möglicher Nachfolger von Daniel S. Goldin, dem Chefadministrator der NASA. Gern, danke. Was glauben Sie? Das hat mit Glauben nichts zu tun. Dieser Präsident liebt die NASA wie kein Präsident vor ihm. Außer Kennedy vielleicht. Kennedy hat uns auf den Mond gebracht. Er wird uns zum Mars bringen. Wenn er die Etats durchsetzt. Sie haben in den letzten 4 Jahren 7 Flüge absolviert, korrekt? Ja. Wie lange waren Sie oben? Insgesamt 648 Tage. 125 davon in der Mir, alle anderen in der Internationalen Raumstation. Sie haben sich für Mission to Mars gemeldet? Ja. Sie wurden nicht in dieses Programm aufgenommen? Nein. Ich bin 39. Zu alt. Ich bin ohnehin kein Freund dieser Idee. Es ist die einzige Möglichkeit. Alles andere ist zu teuer. Für immer in dieser Wüste. Sie wissen nicht, was Sie dort erwartet. Das ist Teil des Jobs. Die Leute von der Mayflower hatten auch keine Rückfahrkarten. Und ohne sie gäbe es unser Land nicht. Sie verlassen die Erde und würden nie wieder zurückkehren. Wenn Sie so lange oben waren, dann ist es hier unten irgendwie... Man ist hier nicht mehr zu Hause. Auf dem Mars würden Sie auch nicht zu Hause sein. Schon möglich. Aber ich wäre dann dort. Wo immer du hingehst, da bist du dann. Ich habe einen Job für Sie. Und ich möchte, dass Sie ihn machen. Sie sind die Richtige. Haben die größte Erfahrung und gelten als die souveränste Pilotin. Bevor wir weiterreden, muss ich Sie informieren, dass Sie Geheimnisträgerin sein werden, wenn Sie Ja sagen. Kein Wort zu niemand. Ist es das? Es ist ein wenig komplizierter. Sie werden offiziell an etwas anderem arbeiten. Nur wenige Leute wissen, was Sie tatsächlich machen. Ich will mit Waffen nichts zu tun haben. Ich hätte Sie nicht hergebeten, wenn es ein militärisches Projekt wäre. Sie werden dem Präsidenten direkt unterstehen. Dem Präsidenten von was? Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Wow. Heißt das ja? Der Präsident. Was würden Sie tun, wenn der Präsident Sie will? Sie treffen ihn übermorgen, 14.20 Uhr im NASA-Hauptgebäude, 300 E Street, Südwest Washington. Sonntag, 22. Juli 2001. Internationale Raumstation im Orbit der Erde, Höhe 412 Kilometer. An die Astronautinnen und Astronauten der Internationalen Raumstation. Ich grüße Sie in der Raumstation. Sie sind ja nicht im Lande, um mit uns feiern zu können. Ich bin stolz und glücklich, dass wir es geschafft haben. Die Zukunft ist auf Entwicklung, Forschung und die Erkundung neuer Welten ausgerichtet. Die Mittel, die uns jetzt für diese Anbauaufgaben zur Verfügung stehen, haben wir vervierfacht. Wir forschen nicht länger zu militärischen Zwecken. sondern um die Erde, die Pläne Planeten und das Sonnensystem zu erkunden. Wir betreten ein neues Zeitalter. Und dabei gilt ihm eine besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung. Amerika ist groß geworden durch Menschen wie Sie. Männer und Frauen, die das Unmögliche wagen und es schaffen. Männer und Frauen, die die Grenzen des Machbaren erweitern und das dabei erworbene Wissen für die gesamte Menschheit sichern. Ich habe die Zukunft gesehen. Er sah nur Defekte. Was für ein Gesülze. Robert Brian Edward, 7. Februar 1966. Astrophysiker, Shuttle- und Soyuz-Pilot. 5 Jahre Lehrtätigkeit an der Cornell University New York, dann Beginn der Astronautenschule. Experte für das Hubble-2-Weltraumteleskop. Geschieden, 2 Kinder. 3. Langzeitaufenthalt im Orbit, Patriot. Beschwert sich häufig über russische Schlampigkeit an Bord der Station. Schreibt regelmäßig E-Mail aus dem Orbit an seine Kinder. Dein Präsident, schöne Wort. Wenn du es sagst, Volkov. Wassili Michail Volkov, 12. Dezember 1959. Russischer Kosmonaut, Physiker. 9. Langzeitaufenthalt im All. Gilt als psychisch sehr stabil. Verfügt über große improvisatorische Fähigkeiten. Träger der Orden Held des Vaterlandes und Sohn Russlands. Lieblingsbeschäftigung EVA, Extravehicular Activity. Hat ein Buch über Spacewalks geschrieben. Er bewundert uns. Erinnert sich vielleicht, dass er als Junge auch Astronaut werden wollte. Sicher. Er ist ein sentimentaler Mann, dein Präsident. Klar, können wir. Sitz dicht, ich bin bereit. Okay, mach die Luke auf. Was ist das da? Es sieht aus wie eine zweite Schleuse. Das ist Modul RN3. Modul RN3 ist ein Endmodul. Es hat keine zweite Schleuse. Hier soll das neue Antro-Rack sein. Haben das falsche Modul geschickt? Mann, das Modul kommt von der NASA. Was bist du genervt, Weich? Wir fragen, was los ist. Falsches Modul! Bist du nie auf dem Meer gewesen, Kamerad, wie? Nein. Sie haben uns andauernd falsche Sachen geschickt. Falsche Service-Modul. Ich hatte einmal eine Lieferung Cola-Dose und Werbeplakate. Habe aber was erwartet, um das kaputte Klo zu reparieren. Wo immer Menschen sich aufhalten, soll es unsere Getränke geben. Ich kenne die Geschichte, Volkov. Ihr habt dann den ersten Werbefilm im All gedreht. Ich war Kameramann und Regisseur. Das Modul hier kommt von der NASA, nicht aus Baikonur. Amerika ist nicht mehr wie früher. Euch fehlt der Wettkampf. Wir sind Freunde geworden. Ändert alles nichts daran, dass das hier ein Endmodul ist und da hinten ist keine Schleuse. Ja, da ist eine Schleuse. In den Plänen ist keine. Aber da vorne, das ist eine Schleuse. Wir sollten fragen, was los ist. Hey, die neue Kryokadat. Kommst du nachher mit? Der Deutsche hat Geburtstag. Wir fliegen rüber und feiern ein bisschen. Hält die Rostlaube? Ich meine, das Ding läuft seit 4 Jahren im Notbetrieb. Sie ist seit 15 Jahren bewohnt, kein Problem. Man muss ein bisschen reparieren, das schon, aber weißt du, es ist in mir. Verstehst du? Nenn sie nicht Rostlaub. Hey, hier ist eine Nachricht für dich, amerikanischer Astronaut. Verschlüsseln. Erbe des Alls. Bitte für uns. Sonntag, 22. Juli 2001. Johnson Space Center, Houston, Texas. Montagehalle Advanced Life Support Systems. 6 Monate. Sie haben 2. 6 Monate. Gregory Frederick Barnes, 14. August 1940. Leiter des Department Sonderprojekte, Abteilung Special Facilities. Arbeitete noch persönlich unter der Leitung von Werner von Braun, Apollo-Mission Lunar Landing Modul LLM. Ist bekanntermaßen kein Freund der seit Mitte der 90er Jahre verfolgten NASA-Maxime Cheaper, Better, Faster. Ist davon überzeugt, dass zu große Qualitätsverluste hingenommen werden. Sie haben 2. Ist nicht zu schaffen. Das hier ist die NASA. Keines unserer Projekte ist zu schaffen. Und wir machen es trotzdem jedes Mal. 2 Monate ist unrealistisch. Wir warten auf ein Zeichen. Wir warten auf ein Zeichen. Wissen Sie, dass die Apollo 11 keinen zweiten Bordcomputer hatte? Ja. Und das war unverantwortlich. Wissen Sie, dass Aldrin die Eagle auf den Mond gesetzt hat, als er für nur 6 weitere Sekunden Treibstoff im Landemodul hatte? Ich kenne diese Geschichten, Mr. Miller. Jeder kennt sie. Aber was wir hier machen, ist ein bisschen was anderes. Sehen Sie sich doch die Liste der Sonderanfertigungen an. Wer soll denn da drin wohnen? Das ist alles der pure Luxus. Sie bekommen die besten Spezialisten. In 2 Monaten ist alles fertig. Für wen soll denn dieses bescheuerte Modul eigentlich sein? Es wird jedenfalls nicht zu Forschungszwecken dienen. Es ist kein schönes Gefühl, sich bei dem Zeitdruck vorzustellen, einem durchgedrehten Software-Milliardär einen Orbit-Bungalow zu bauen. Die NASA war mal seriöser. Man wusste, dass man sich den Arsch für die richtigen Sachen aufreißt. Machen Sie es einfach. Amerika baut auf Sie. Ich werde das nicht machen, Mr. Miller. Ich sag Ihnen was, Barnes. Es ist die Direktive 14216. Was? Das glaube ich einfach nicht. Kann ich das schriftlich haben, Mr. Miller? Was Sie schriftlich haben können, Mr. Barnes, ist, dass Sie in den 80er Jahren ein Alkoholproblem hatten und dass es da einen Zusammenhang mit der Challenger-Katastrophe gibt. Die Teams 14, 17, 23b, 45 und 1-25 zur Sonderbesprechung ins Auditorium. Beginn in 15 Minuten. Die Teams 7, 9, 13 und 75 machen Feierabend. Sonderbesprechung morgen Vormittag. Beginn 7.30 Uhr. We've just played 15 minutes of commercial free music. Of course you listen to the Sonntag, 22. Juli 2001. Internationale Raumstation im Orbit der Erde. Höhe 412 Kilometer. Mission Control, can you copy? Roger. Nachricht 354 gelesen. 354? Das ist sensibel. Nur für wenige Uhren. Dauert einen Moment. Was treibt ihr? Wir sind jetzt über Indien. Alles ruhig. Wir wollen gleich noch rüber zur Mir. Der Deutsche hat Geburtstag. Feines Leben habt ihr. Hat sicher ein paar Leckerbissen da. Keine Ahnung. Die Deutschen schicken ihren Jungs immer Delikatessen, wenn es was zu feiern gibt. Und immer reichlich. Du kennst dich ja aus. Hör auch mal, Jungmann. Glaub bloß nicht, du bist der erste Amerikaner im All. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, wer das war. Glenn, oder? Ich hab's ja gesagt. Es war Shepard, Mann. Geht los. Sie haben das neue Modul in Augenschein genommen und festgestellt, dass es nicht den Plänen entspricht. Positiv. An Modul RM3 wird ein weiteres Modul angehängt. Sie werden für dieses Modul verantwortlich sein. Sir? Encryption einschalten. Sir? Niemand wird einen Blick in das Spezialmodul werfen. Sie werden die Einstiegsluke von Modul RM3 zuerst schließen. Sonntag, 22. Juli 2001. Raumstation Mir im Orbit der Erde. Höhe 404 Kilometer. So habe ich mir das als Junge vorgestellt. Astronaut sein, Geburtstag feiern, aus dem Fenster sehen und vor mir das Universum schwerelos und gedankenverloren. Mit Gott? Auf der gleichen Umlaufbahn. Du bist ein Poet, aber du bist kein Astronaut. Du bist auf dem Meer. Du bist ein Kosmonaut. So war es sein. Karl Michael Seidler, 30. April 1965, Biologe, ESA-Astronaut seit 1992, erster Langzeitaufenthalt im All. Aufgabe: Instandhaltung der Raumstation Mir, Durchführung von Pflanzenexperimenten. Der Wodka ist alle. Schade. Brandy? Brandy, Edward. Hey, Kollege Astronaut. Was ist los? Alles klar. Hast du zu schnell getrunken? Kurze aus dem Fenster. Es geht ihm schlecht, wie? Ich hol was. Hey, Astronaut, bist ganz blass. Bist so still schon die ganze Zeit. Was ist los mit dir? Alles okay. Alles okay. Hey, komm her, Seidler, komm. Ist schon passiert. Hilf mir, es einzufangen, bevor es deine Pflanzen ins Besudelt. Nein, bleib, wo du bist. Es kommt alles herüber. Fang es ein. Ja, geht's wieder, Astronaut? Ja, alles klar. Schon gut. Das ist ein Meilenstein in der Raumfahrt. Die NASA schickt ein falsches Modul. Es ist nicht falsch. Du hast es selbst gesagt. Ist nicht Modul RM3. Seidler, hast du schon gehört? Naja. Was? Komm mal her und hilf mir. Das Modul, das heute gekommen ist, es ist falsch. Wollkopf! Halt die Klappe. Es ist nicht falsch. Nein? Nein. Kannst du schweigen? Bin ich Russe? Du darfst es niemandem sagen. Niemand? Keine Menschenseele. Keine Menschenseele? Ja. Die Station bekommt ein zusätzliches Modul. Und? Wieso darf das niemand wissen? Die ganze Welt wird es wissen. Es ist nicht für uns. Es ist für den Präsidenten. Den Präsidenten? Präsidenten. Seiler! Oh Gott, oh Gott! Da kommt noch eine Ladung! Vorsicht! Dein Präsident? Ja. Er kommt her? Ja, das Modul ist für ihn. Eine Präsidentin? Aswita? Halt die Klappe! Sieh doch da mal! Du kotzt mir die ganze Station voll! Ich komme! Ich helfe dir! Eine Präsidentensuite! Die Amerikaner sind verrückt geworden! Was will er hier? Ja, das weiß ich. Ich lache mich. Es ist streng geheim. Geheim? Ich bin bloß der Hausmeister. Ein Grund mehr, alles beim Alten zu lassen. Samstag, 4. August 2001, Büro des Vizepräsidenten, Washington, D.C. We set sail on this new sea. Das hat Präsident Kennedy 1962 gesagt, als er der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt gab, dass die Vereinigten Staaten beschlossen haben, zum Mond zu fliegen. Mit diesen Worten eröffnete Präsident Burgess heute Vormittag seine Rede vor dem Kongress. Arschloch! In der er bekannt gab, dass die das ist der Untergang Amerikas. Das Land ist schutzlos. Der Verteidigungshaushalt ist ruiniert. Er denkt nur an die NASA. Der amerikanische Präsident finanziert seine jungen Träume auf Kosten Amerikas. Haben Sie sich mal gefragt, wieso er das macht? Frederick Nepomuk William McGregor, Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nein, Mr. McGregor, nicht wirklich. Reuben James Wyler, CIA-Sicherheitsberater, untersteht direkt dem Vizepräsidenten. Unsterblichkeit. Er will sich in die Geschichtsbücher schreiben. Der Mann, der die Menschheit zum Mars brachte, der den Mond besiedelte, der die Menschheit ins Universum führte. Und keiner fragt, was wir da sollen oder ob wir da überhaupt etwas verloren haben. Ganz abgesehen davon, dass das niemand bezahlen kann. Er ruiniert Amerika. Wir können sie uns nicht mehr leisten, diese Träume. Ich werde dieses Land schützen. Und es gibt eine lange Tradition, in der die CIA dem Vizepräsidenten dabei hilft. Ich weiß, Mr. McGregor. Also, Mr. Wyler, was können wir tun? Ich habe Mitschnitte einiger Affären des Präsidenten. Sind sie brauchbar? Ich bin nicht sicher. Ein Langweiler. Ist das alles? Nein, Sir. Nicht zu fassen. Es ist nicht dasselbe Band, oder? Nein. Die Stimmanalysen besagen ziemlich eindeutig, dass es die Stimme des Präsidenten ist. Wissen Sie was, Wyler? Das ist Mist. Es ist unseriös, kleinschäbig und es dauert zu lange. Eine Skandalaffäre. Sie wissen, wie lange er das hinziehen kann. Amerika braucht schnelle Hilfe. Und der wichtigste Schritt ist, diesen Präsidenten loszuwerden. Suchen Sie weiter. Was gibt es sonst? Die NASA trifft Vorbereitungen, den Präsidenten zur Raumstation zu bringen. Was? Wieso? Weiß ich nicht, Sir. Aber wenn es so ist, wie Sie sagen, dann macht er sich damit unsterblich. Der erste Präsident im All. Er fliegt da hoch? Wir werden ihm den Hals brechen, Wyler. Sir? Ich bring ihn um! Ich bring ihn um! Aber Sie können doch nicht den Präsidenten, Sir... Er ist nicht der Präsident! Er ist ein Pisser, ein ganz normaler Pisser! Wissen Sie, wie das geht, Wyler? Wissen Sie, wie dieses verdammte Spiel gespielt wird? Einer hat mächtige, reiche Eltern, der andere nicht. Seine Eltern sind angestellt bei den mächtigen, reichen Eltern. Die reichen Eltern sind edle, reiche Eltern. Sie schicken den Sohn der nicht reichen Eltern mit ihrem reichen Sohn auf die gleichen reichen Schulen. Der reiche Sohn und der nicht reiche Sohn verbringen ihre Kindheit und Jugend zusammen. Der reiche Sohn ist ein Trottel. Der nicht reiche Sohn hilft ihm, wo er kann. Er weiß, was er ihm schuldig ist. Er lässt ihn die Hausaufgaben abschreiben, spielt ihm die Bälle zu, holt ihn in die richtigen Zirkel, besorgt ihm die erste Freundin, schreibt seine Prüfungen, schreibt seine Doktorarbeit. Es geht immer so weiter. Wyler. Weiter und weiter und weiter. Er wird Präsident. Alles in der Welt ist nur dazu da, dass man es benutzt. Ein Auto, ein Mädchen, ein Drink. So ist das, Wyler. Solche Typen werden Präsident. Ich bring ihn um! Das verdammte Arschloch! Er ist nicht der Präsident! Ich bin der Präsident! Ich! Und werde der Präsident sein! Aber Sir, bitte Sie, Sir, Sie wissen, dass das nicht geht. Wieso geht das nicht? Sir, Sie sitzen in einem Rollstuhl, Sir. Keine Tabus, Wyler! Keine Tabus! Vielleicht hilft es, wenn ich Ihnen erzähle, wie ich in den Rollstuhl gekommen bin, Wyler. Ich kenne die Geschichte, Sir. Gar nichts kennen Sie. Die offizielle Version kennen Sie. Es gibt reiche Söhne und andere. Setzen Sie sich. Hören Sie zu. Setzen Sie sich. Hören Sie zu. Sir. Donnerstag, 16. August 2001, an Bord einer Boeing 707, Parabelflieger, Trainingsmaschine zur kurzfristigen Herstellung von Schwerelosigkeit. Achtung, 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Zero Gravity. Mr. President, entspannen! Achten Sie auf die Wände! Halt die Halte den fest. Mr. President, es kann nichts passieren. Entspannen Sie sich, okay? Ja, okay. William Thornton Burgess, 22. Mai 1953. Seit 8 Monaten Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Persönliches Motto: Die Welt ist groß, besonders oben. Ich schicke Sie jetzt rüber zu Jones. Er fängt Sie auf. Genießen Sie den Zustand. Alles okay? Okay. Also los. Schicken Sie ihn zurück. Nein! Nicht nochmal. Tun Sie das nicht nochmal. Kommen Sie her. Verbandzeug. Ganz ruhig, Mr. Präsident. Alles unter Kontrolle. Ist es schlimm? Alles in Ordnung. Eine kleine Prellung an der Schulter und eine Abschürfung an der Nase. Ah, toll. Ich habe heute Abend ein Gala-Essen. Das wird schon gehen. Und weggeschminkt. Das ist ja höllisch hier. Gewöhnen Sie sich dran, Mr. President. Oh, nein! Verdammte Scheiße! Au! Ich werde Sie jetzt in ein leichtes Trudeln versetzen. Sie versuchen, Ihren Zustand wieder zu stabilisieren. Sind Sie bereit? Also los! Nein! Man ist immer nur so sensibel, wie man es aushält im Leben. Könnt ihr es einfangen, bevor es wieder Gewicht hat? Mr. President, alles in Ordnung? Nein! Nein! Wir nennen es Raumkrankheit. Ist so ähnlich wie Seekrankheit. Eine Irritation des Gleichgewichtssinns. Passiert 90% aller Astronauten am Anfang. Beruhigend. Hören Sie, können wir eine Pause machen? Selbstverständlich. Halten Sie sich hier fest. 4, 3, 2, 1. Au! Donnerstag, 16. August 2001. Sauna in einer luxuriösen Datscha nahe Moskau. Gosubonaut, nehmen Sie Platz. Wodka? Gern. Oh, danke. Tovarisch Lebed, Herr Präsident. Sie sind russischer Kosmonaut. Ich beneide Sie. Der amerikanische Präsident ist ein schlauer Mann. Er will der erste Präsident in der Geschichte der Menschen sein, der ins All fliegt. General Alexander Iwanowitsch Lebed, 30. Mai 1955, Präsident der Vereinigung Unabhängiger Staaten. Persönliches Motto: Zuerst wird gehandelt, dann wird es erklärt. Oh, ich weise es. Und er soll es nicht schaffen. Ich will, dass Sie mir beibringen, was ein Mann im Weltraum können muss. Werden Sie das? Oh, es ist eine große Ehre. Herr Präsident. Sergei Konstantinowitsch Krikalov, 27. August 1958, russischer Kosmonaut, Träger der Orden Held der Sowjetunion, Held Russlands, L'Officier de la Légion d'Honneur. Heute betrinken wir uns. Sie nennen mich Alexander und erzählen mir die Dinge, die da oben passieren und von denen man hier nichts erfährt. Und morgen fangen wir mit dem Training an. Wir haben ein bisschen Zeit, glaube ich. Präsident Burgess kotzt, wenn er schwerelos wird. Werde ich auch kotzen? Oh, am Anfang passiert das fast jedem, Präsident Lebed. Dann fangen wir morgen damit an. Ja. Na zdrowie. Na zdrowie. Donnerstag, 16. August 2001. Dinnerparty im Weißen Haus, Washington. Was ist das für eine Soße? Olivenöl, Limone und Knoblauch. Für die Scampi? Für die Scampi. Und das? Lachs an... Meerrettich-Limonenschaum. Das hier? Sauerbraten Dresdner Art. Seezunge in Butter. Gebratener Hecht in Butter. Schweinekanapés auf Knoblauchbutter. Rinderzunge in Dill-Senfsoße. Nackenbraten im Sud. Lachs im Eierteigmantel. Nichts davon dürfen Sie essen. Sie wissen, dass Sie damit nicht durchkommen. Ich bin der Präsident. Nehmen Sie ein paar Nudeln und eine Soße aus leichtem Öl mit ein paar gedünsteten Salbeiblättern darin. Und meinetwegen noch etwas Parmesan. Zu trinken nur Wasser. Es ist gefährlich, den Präsidenten foltern zu wollen. Wie Sie wollen, brechen wir das Training ab. Nein. Dann ist Schluss mit der Völlerei. Wir brauchen einen NASA-Ernährungsplan und daran werden Sie sich halten. Sie sind nicht in der körperlichen Verfassung, ein Astronautentraining durchzustehen. Und es liegt an der Ernährung. Guten Abend, Mr. President. Mr. Miller, Astronautin Cox foltert mich. Mr. President, das ist nicht richtig. Ich hindere Sie lediglich daran, mich zu foltern. Was? Es ist ein alter NASA-Brauch, den Kandidaten nach dem Schwerelosigkeitstraining ihre Kotzbeutel auszuhändigen. Ich müsste Ihnen tragen helfen. Na, schon gut. Ich esse, was Sie sagen. NASA-Diät. Haben Sie schon NASA-Nahrung probiert, Mr. President? Nein. Tun Sie es. Sie werden staunen. Wieso? Staubtrocken und federleicht. Sowas hatten Sie noch nie im Mund. Mr. President, es gibt ein Problem. Ist es wichtiger als ein Tanz mit Astronautin Cox? Lebed will fliegen. Wohin? Auf die Raumstation. Das kommt nicht in Frage. Ich fürchte, wir haben nicht die Möglichkeiten, Ihnen das zu verbieten. Wann? Wissen wir nicht genau, aber er trainiert. Er trainiert wie ein Wilder, jeden Tag. Ein russischer Präsident im All? Das ist nicht sexy. Jedenfalls nicht, wenn er der Erste ist. Ich wollte, dass Sie das wissen. Die Zeit schiebt alles nach vorn. Wann starten wir? In 3 Monaten. Ich fliege zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Auf keinen Fall wird der Russe vorher oben sein. Ich werde ihn dort gerne begrüßen, aber nicht andersherum. Habe ich die Macht zu sagen, ich will morgen fliegen? Das ist nicht möglich. Also, wann? Technisch können wir die Sache in 4 Tagen auf die Beine stellen. Dann fliegt die nächste Mission. Also los. Wir sollten das nicht überstürzen. Lebed ist ein Haudegen. Es kann ihm einfallen, morgen zu starten. Und dann werden sie es tun. Die Russen, sie wissen ja. Mr. President. Junge, ich fliege auf die Raumstation. Mr. President. MTM. Mission to Mars. Das ist die große Herausforderung am Beginn des neuen Jahrtausends. Wir fliegen zum Mars und beginnen, diesen Planeten zu besiedeln. Es wird noch fast 10 Jahre dauern, bis wir dort eine feste Außenbasis errichten können. Heute aber beginnen wir damit. Wir sind aufgebrochen, mit der Technologie in Händen, es schaffen zu können. Und den Mut unserer Astronauten. Freitag, 17. August 2001. Johnson Space Center, Houston, Texas. Büro des NASA-Planungschefs. Wissen Sie was, Cox? Ich bin mir nicht mehr so sicher, dass dieser Präsident ein Segen für die NASA ist. Sie ist sein Spielzeug. Er gibt uns alles, was wir haben wollen. Und er benutzt uns. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Be part of smiley culture. Be part of smiley culture. Sie werden mitfliegen müssen. Sir, das werde ich nicht Sie tun. Sie bleiben 3 Tage, dann kommen Sie zurück. Er kommt ohne Sie nicht klar da oben. Dann soll er hier bleiben. Das ist nicht der Weg, wie dieses Spiel gespielt wird, Mrs. Cox. Wie wird es denn gespielt, Mr. Sie Miller? Sie begleiten ihn. Ich schreibe diese Mission ab und stelle unsere Crew zurück. Schicke nur die 2 russischen Kosmonauten und den ESA-Astronauten. Und dann haben wir noch Platz für den Gast der Russen. Ein echter Touristenausflug. Und was ist mit dem Präsidentenmodul? Ist es überhaupt fertig? Ja, fertig. Und der Präsident weiß es. Edward wird sich darum kümmern, es anzudocken. Er ist eingewiesen. Sie kümmern sich nur um den Präsidenten. Ich sagte nein. Ich biete Ihnen einen Platz in der Mission to Mars Crew. Sie tun was? Aber die Crew steht fest. Es sind Bartkow, Leninger, Prokaljow, Nicolier und Wolf. Backup-Crew, Solovyov, Luthit. Es sind die, die wir hinschicken. Und wir können Sie schicken, wenn wir wollen. Gehen Sie mit dem Präsidenten und bringen Sie ihn heil zurück. Sir. Danke, Lorraine. Mrs. Cox. Sir. Mrs. Friedman, ich brauche Gespräche mit Kennedy Space Center, Florida, Johnson Space Center, Houston, Goddard Space Flight Center, Greenbelt. Und dann brauche ich ein Gespräch mit der Präsidentengattin. Sie wird mich grillen. Miller? Ja, danke. Mark, ja, es geht los. Bereitet alles vor. Nummer 1 fliegt mit der nächsten Mission. Kein Witz. Hör zu, wir trinken ein Bier, wenn ich wieder in Florida bin. Ich habe jetzt ein bisschen was zu tun. Du bist nicht der Einzige, der so denkt wie du. Miller? Hallo. Setz dich. Nein, hör zu. Du sagst es. Die nächste Mission. Give me a go, no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go fly. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Tell me. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Roger that, Houston. Pad leader, what's your status? We are go for launch. T-minus 60 seconds and counting. We are go for launch. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ignition sequence starts. Ich spreche von Bord der internationalen Raumstation. Und ich bin stolz und glücklich, hier zu sein. Wir sind in den Weltraum aufgebrochen, um neue Grenzen zu erobern, neue Welten zu erschließen. Die Frauen und Männer hier an Bord des ersten ständigen Außenpostens der Menschheit im Weltraum leisten hervorragende Arbeit. Montag, 20. August 2001, Büro des russischen Präsidenten, Moskau. Sie sind es, die den nächsten entscheidenden Schritt in die Zukunft vorbereiten. Ich bin stolz darauf, Ihr Gast sein zu dürfen. Wir werden zum vierten Planeten aufbrechen und dann weiter und immer weiter gehen. Die Tür ins Weltall steht offen. Hurensohn, 3 Tage! 3 verdammte Tage und wir hätten es geschafft! Mister! Sie haben es gewusst! Selbstverständlich haben Sie es gewusst! Die haben ihn hochgejagt, damit er der Erste ist! Was mache ich jetzt? Ich werde nicht dort entfliegen und mich von ihm hereinbitten lassen! Scheiß auf diesen ganzen Weltraumscheiß. Was soll ich da oben? Man kriegt Depressionen. Das ist alles. Und ein Dachschaden. Das ist doch alle nicht mehr normal, diese Typen. Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wir zum vierten Planeten. Und dann weiter und immer weiter. Die Tür ins Weltraum. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße! Wieso ist er schon oben? Und wieso weiß ich davon vorher nichts? Montag, 20. August 2001. Büro des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Was machen wir jetzt? Das war unsere Chance! Wie können Sie so ruhig da sitzen, Weiler? Was machen wir jetzt? Tun Sie die Waffe weg, Sir. Was machen wir jetzt? Bitte, Sir! Hören Sie auf damit! Wieso? Wir haben einen Killer oben, Sir. Was? Der Gast der Russen, der mitgeflogen ist. Er ist ein Killer. Was? Verarschen Sie mich nicht! Sie sagten keine Tabus. Sagte ich! Wer ist es? Erinnern Sie sich an die Aum-Sekte? Die Irren mit dem Senfgas in der U-Bahn von Tokio 1996. 1995. Sie hatten ein paar exzellente junge Wissenschaftler. Wir haben einigen geholfen, unterzutauchen. Sie schulden uns dafür gelegentlich einen Gefallen. Killer ist ein Japaner? Reactor Man hat wieder einen Sektor der Erdoberfläche vom Müll befreit. Dank der neuen Technik seiner Alpha-Putzteufel-Kolonne gelang es, Südafrika, Namibia und Ruanda gänzlich zu säubern und den Menschen und Tieren eine intakte Umwelt zurückzugeben. Seinen Erfolg kaum genießend, hat er sich bereits daran gemacht, das südliche Tibet vom Müll zu befreien. Danke, Reactor Man. Er wird die Sache erledigen. Wenn Sie ihn stoppen wollen, können Sie das jederzeit tun. Was? Ich will ihn nicht stoppen. Ich weiß davon nichts. Show S4B shut down and all systems are nominal. Fred, set the S-Band Omni 2B and when you get in the LEM to forward. Montag, 20. August 2001. Mission Control, Kennedy Space Center, Florida. Du rauchst? Oh, BG. Sorgen, Mann. Das Baby ist oben. Magengeschwür. Was ist mit der Endeavour? Wieso ist sie nicht startklar? Die Endeavour ist auf der Werft. Neue Hitzekacheln. Ich habe 3 Tage vor dem Start erfahren, dass Nummer 1 an Bord geht. Wo soll ich so schnell ein Shuttle hernehmen? Brandon Preston Sturges, 4. Oktober 1945. Leiter Mission Control des NASA Kennedy Space Center, Florida. Macht sie startklar. Von mir aus in mangelhaftem Zustand. Ich will sie auf der Rampe sehen. Schrecklich. Havana, Mensch. Ja, grauenhaft. Schaffen die alten Kacheln keinen Wiedereintritt mehr? Schon. Wir machen das doch hundertprozentig. Ein Shuttle muss fotogen sein, vor allem, falls es den Präsidenten retten muss. Stellt sie auf die Rampe. Wenn er wieder zurück ist, könnte sie immer noch schminken. Nähere das Meinige. Also, um was passiert? Sie haben gut funktionierende Soyuz-Rettungskapseln. Stell sie auf die Rampe. Gehen wir was essen. Ich bin nicht geschminkt. Und mach die verdammte Zigarre aus! Montag, 20. August 2001. Internationale Raumstation im Orbit der Erde. Höhe 412 Kilometer. Der Präsident hat bei der Arbeit zugesehen und viel gefragt. Die meisten Dinge, die hier passieren, sind ihm fremd, hat er gesagt. Mit dem Essen kam er gut zurecht und fand es lustig. Er war sehr beeindruckt von den Spielereien mit den Getränken. Und er hatte großen Spaß daran, einem Schluck Cola hinterher zu schweben und ihn zu erwischen, kurz bevor er gegen die Wand geprallt wäre. Wie kommt er mit der Schwerelosigkeit klar? Gut. Keine Anzeichen von Übelkeit? Die Medikamente wirken. Danke. Ende. Ende. Medikamente? Was? Was für Medikamente? Ich habe keine bekommen und keine genommen. Sie sind in Ihrer Nahrung. Was? Wieso weiß ich das nicht? Hier gibt es eine Menge Dinge, von denen Sie nichts wissen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich will informiert werden. Sie wollen informiert sein. Geht in Ordnung. Ich würde Sie gerne auf einen Drink in meine Suite einladen. Exklusiv. Gibt es hier Drinks? In allen öffentlichen Einrichtungen der Vereinigten Staaten von Amerika ist Alkohol verboten. Dies ist eine öffentliche Einrichtung der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich dachte, die Station ist international. Es ist wie auf einem Schiff. Im amerikanischen Sektor gilt amerikanisches Recht. Und bei den Russen? Die Russen haben Alkohol. Ich kann dort welchen holen, aber er wird ihnen nicht bekommen. Ich werde spucken. Werden Sie. Na, dann lade ich Sie ohne Drinks ein. Einverstanden. Das ist jetzt der Anfang der Unendlichkeit. Da draußen. Ja. Wahnsinn. Ja. Immer geradeaus, in jede Richtung. Genau. In jede Richtung. Ja. Wahnsinn. Wir könnten es perfekt machen. Ich meine, der Präsident im All. Der Präsident kennt das Leben. Auf der Erde und im Universum. Das ist nicht das Universum. Wir sind nur 400 Kilometer von zu Hause weg. Sie waren schon weiter weg. Na, einerseits. Andererseits war ich nie so weit weg. Und vielleicht werde ich nie wieder so weit weg sein von zu Hause. Gut möglich. Sie waren schon mehr als 2 Jahre hier, nicht wahr? Morgen sind es genau 2 Jahre. Hatten Sie je Sex hier? Man hat mir gesagt, Sie würden davon anfangen. Hatten Sie? Sterbliche haben sowas noch nie erlebt. Ich bin der Präsident. Ich will informiert werden. Ich bin Astronautin. Ich bin über Ihre Eroberungszüge informiert. Das hier ist etwas anderes. Sie wissen mehr von mir als die meisten Menschen. Sie haben mich in Situationen erlebt, in denen niemand den Präsidenten zu sehen bekommt. Ich wette, Sie haben eine Menge Erfahrung. Sie werden es nicht schaffen, die Medikamente. Unterschätzen Sie mich nicht. Ich weiß, was ein Mann kann und was nicht. Halten Sie sich fest! Was ist das? Scheiße, ist das... Mayday! Mayday! Hört ihr mich? Was ist los? Oh Gott, wir werden sterben! Ruhe! Mr. President, Sie wollten doch informiert werden. Montag, 20. August 2001. Mission Control, Kennedy Space Center, Florida. Schaltet den verdammten Alarm aus! Zustandsbericht. Abriss Wohnmodul 1A, WM1A. Ursache? Wahrscheinlich Explosion. Was für eine Explosion? Was soll denn da explodieren? Unbekannt. Bild? Noch nicht. Bild! Positiv. Verdammte Scheiße. Ist der Präsident drin? Positiv. Oberscheiße. Die Daten. Ich will wissen, wohin das Modul fliegt, wie schnell es ist, ob wir Kontakt haben, ob der Präsident noch lebt, wieso die Rettungskapsel noch nicht gestartet ist. Chief of Mission auf 4, Sicherheitschef Meldon auf 3. Sturgis. Zustandsbericht. Modul W1A wahrscheinlich durch Explosion von ISS gelöst. Ursache noch unbekannt. Präsident an Bord. Kein Kontakt. Modul W1A bleibt hinter ISS zurück. Hoher Geschwindigkeitsverlust durch Explosion. Was heißt das? William Alexander Meldon, 24. September 1961, Sicherheitschef des Weißen Hauses, war Pilot eines Stealth-Bombers im Golfkrieg. Das Modul ist langsamer als die Station. Da kann man es wieder einholen. Negativ. Wieso negativ? Die Rettungskapsel hat nicht genug Treibstoff, um das Modul zu erreichen. Wie lange dauert es, bis es die ISS wieder einholt? Mr. Meldon, was Mr. Sturgis zu erklären versucht, ist, dass das Modul dramatisch langsamer geworden ist. Das bedeutet, es wird auf die Erde fallen. Was? Wiedereintritt, wann? In etwa 12 Stunden. Bringt ihr einen Dämmer hoch. Montag, 20. August 2001. Modul W1A im Orbit der Erde. Instabile Lage. Krisensituation. Modul W1A auf Wiedereintrittskurs in die Erdatmosphäre. Wir werden sterben. Wir sind eigentlich schon tot. Wieso können wir keine Funkverbindung aufnehmen? Arbeitet daran, Mr. President. Wieso habe ich diese verdammte Reise überhaupt gemacht? Weiß ich nicht, Mr. President. Sie werden uns doch herausholen, ja? Anzunehmen, Mr. President. Sie sind der Präsident. Werden Sie schon was einfallen lassen? Ach, großer Gott. Und wenn nicht... Mr. President, tun Sie mir einen Gefallen. Halten Sie die Klappe. Es gibt Leute, die ständig Knoten in die Welt machen. Mir go, no, go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We go flight. Guidance. Guidance, go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Tell me. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go fly. Launch Control, this is Houston. We are go for launch. Montag, 20. August 2001. Mission Control, Kennedy Space Center, Florida. Countdown unterbrochen. Was? Warum? Automatischer Abbruch bei minus 3 Minuten 44 Sekunden. Kontrolldaten, Hydrogentank ET. Verdammt, verdammt, verdammt. Tut mir leid. Was bedeutet das? Der Start wird verschoben. Auf wann? Der Computer übernimmt bei minus 8 Minuten die Startvorbereitungen. Wir können da nicht mehr eingreifen. Er hat bei minus 3 Minuten 44 Sekunden den Countdown abgebrochen. Für wie lang? Der Computer macht ein automatisches Reset auf minus 6. 6 Minuten? 6 Stunden. Haben Sie mir nicht erklärt, dass wir noch 8 Stunden haben, um den Präsidenten zu retten? Und dass wir nach dem Start ca. 4 Stunden brauchen, um die Kapsel sicher zu bergen? Habe ich. Hören Sie, der Präsident ist da oben und wird in wenigen Stunden in der Atmosphäre verglühen. Und die NASA kann nichts tun. Ist es das, was Sie mir zu sagen haben? Es tut mir leid. Montag, 20. August 2001, Studio des Nachrichtensenders CNN. Okay, noch 3, 2, 1. Amerika. Unser Land hat einen tragischen Verlust erlitten. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kam bei einem Unfall an Bord der Internationalen Raumstation ums Leben. Präsident Burgess war ein mutiger Mann. Er ging den Weg der Pioniere, der Menschen, die unser Land groß gemacht haben. Er war entschlossen, den Weltraum für die Menschheit zu erschließen, das Tor ins Universum für jeden von uns zu öffnen. William Thornton Burgess hatte eine Vision. Die friedliche Nutzung unserer Kräfte, unserer Wissenschaft, unseres Erfinder- und Pioniergeistes waren es, die er aufgerufen hat, um die Menschheit zu den Sternen zu führen. Montag, 20. August 2001, Mission Control, Kennedy Space Center, Florida. William Thornton Burgess hatte eine Vision. Verlogener Hurensohn. Ist mir ein Rätsel, wie die Tunte es geschafft hat, Vizepräsident zu werden. Wie lange bis Wiedereintritt? 40 Minuten vielleicht. Hast du Meldin unterrichtet? Ich wollte vorher mit dir reden. Der Präsident ist tot, nicht wahr? Es tut mir leid. Hol Meldin. Und besorg diesen Typen, der in solchen Fällen die Pressearbeit macht. Ich will mit denen nicht zusammentreffen. Wissen wir schon, wieso das verdammte Modul abgerissen ist? Es gibt eine Theorie. Sie ist nicht schön. Mr. Miller! Was? Der Präsident! Hallo, Houston! Hier spricht der Präsident! Montag, 20. August 2001. Raumstation Mir im Orbit der Erde. Höhe 404 Kilometer. Mr. President! Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wir trinken gerade einen Whisky auf den Schreck. Whisky, Sir? Wir? Wir sind auf der Mir. Mrs. Cox, Mr. Seidler und ich. Die Welt ist groß. Besonders oben. Mr. President! Sie ahnen nicht, was hier los ist. Sie ahnen nicht, wie froh ich bin. Wie kommen Sie auf die Mir? Mr. Miller? Cox. Wir konnten ein Signal an die Mir senden. Sie war in der Nähe. Und Seidler fliegt die Soyuz-Rettungskapsel erstklassig. Auf der Mir? Kann ich Seidler sprechen? Hello, Seidler speaking. Mr. Seidler, wir danken Ihnen. Kaum zu sagen, wie sehr wir Ihnen danken. Weshalb haben Sie sich nicht früher mit uns in Verbindung gesetzt? Der Funk war defekt. Er fällt immer wieder aus. Astronautin Cox und ich haben ihn repariert. Der Präsident hat in der Zwischenzeit etwas getrunken. Er ist seit circa 3 Stunden an Bord. Wir fliegen Sie mit der Endeavour an und holen den Präsidenten ab. Kann ich mit meiner Frau sprechen? Hallo, Houston? Funk schon wieder kaputt. Lassen Sie mich mal ran. Wie halten Sie das bloß aus? Geht schon. Lorraine, checkst du mal die Sicherung? Mir go, no go for launch. Montag, 20. August 2001. Mission Control, Kennedy Space Center, Florida. Bringt die Endeavour zu mir. Ich habe vorher noch einen Job für die Endeavour. Was kann wichtiger sein, als den Präsidenten abzuholen? Der japanische Tourist auf der Raumstation. Miyaka. Er ist ausgestiegen und abgetrieben. Völlig losgelöst? Sieht so aus. Gehört das zum Teil der Theorie, die nicht schön ist? Sieht so aus. Fangt ihn ein und dann holen wir den Präsidenten. Und dann mach endlich diese Zigarre aus. Ich will mit Leavitt sprechen. Mit Leavitt? Ist vielleicht nicht verkehrt, ihm die Mir abzukaufen. Den Schrotthaufen. Reden wir mit Hilton oder Marriott oder Hyatt? Die alten Pläne, ein Hotel draus zu machen? Unmöglich. Vergiss es. Wir sind die NASA. Alle unsere Projekte sind unmöglich. Und wir tun es trotzdem. Mr. Miller, der Präsident auf 4. Mr. President, Miller, ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Wo immer du hingehst, da bist du dann.